Groundbreaking, ich hab eine Landmine. Ich verziere meinen Butterfly mit Saphiren. Yeah, ich hab deinen Körper so entstellt. Es ist kein Sprichwort, sag ich, du scheißt dir ins Hemd. Snap ich ans Mic, kreisen Raben über mir. Ich kenn keine Gnade für deine Schwabendynastie. Süd, Süd, deutscher Rap blüht, blüht. Aber ich blowe Lava und die Szene glüht, glüht, yeah. Snap ich ans Mic, kreisen Raben über mir. Ich kenn keine Gnade für deine Schwabendynastie. Süd, Süd, deutscher Rap blüht, blüht. Aber ich blowe Lava und die Szene glüht, glüht. Ich fasste Straftaten, aber hab's wieder nicht geschafft. Doch, weil ich der King bin, gehen Fans für mich in Knast. So ne Bitch, deine Stimmfarbe ist pink. Ich brauche keine Kreuzreime, ich kreuzige dein Kind. Du machst alles gut, aber ich mach alles besser. Bitch, du bist so Gangster wie ein Schweizer Taschenmesser. Ah, ich seh den Wald vor lauter Leichen nicht. Ich schneid dir deine Wackness raus mit nem Kaiserschnitt. Ich will deinen Eltern eine Freude machen. Darum druck ich deinen toten Körper auf ne Kaffeetasse. Ich stech mir in die Brust und zeige, ich bin nicht kitzlig. Dein Arsch ist so geweitet, du kannst auf mich sitzen. Stolperst über Beats, ich mache Parkour. Deine Crew lutscht bei jedem Label und nennt das ne Tour. Ho, ich muss nicht immer provokant sein. Doppel-J battlen wollen ist schon eine Punchline. Snap ich ans Mic, kreisen Raben über mir. Ich kenn keine Gnade für deine Schwabendynastie. Süd, Süd, deutscher Rap blüht, blüht. Aber ich blowe Lava und die Szene glüht, glüht, yeah. Snap ich ans Mic, kreisen Raben über mir. Ich kenn keine Gnade für deine Schwabendynastie. Süd, Süd, deutscher Rap blüht, blüht.